Erst danach habe ich etwas gesehen. Eine Tür im Himmel war offen. Die Stimme, die ich gehört habe, war wie eine Trompete. Sie sagte, komm hier hoch. Ich zeige dir, was passieren wird. Zweiter sofort war ich im Geist. Ich sah einen Thron im Himmel. Jemand saß auf dem Thron. Dritter der dort saß, sah aus wie ein Jaspis und ein Sarder. Um den Thron war ein Regenbogen. Er sah aus wie ein Smaragd. Vierter um den Thron waren 24 andere Throne. Auf den Thronen saßen 24 Älteste. Sie trugen weiße Kleider und goldene Kronen auf dem Kopf. Fünften Blitze, Stimmen und Donner kamen von dem Thron. Sieben Lampen brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister von Gott. Sechster vor dem Thron war etwas wie ein Meer aus Glas, klar wie Kristall. In der Mitte und um den Thron waren vier Lebewesen. Sie hatten viele Augen vorne und hinten. Siebter, das erste Lebewesen sah aus wie ein Löwe. Das zweite sah aus wie ein Stier. Das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Das vierte sah aus wie ein fliegender Adler. Achter, jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel. Sie waren voller Augen, innen und außen. Tag und Nacht sagten sie immer wieder, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr. Er ist der Mächtige. Er war, er ist und er wird kommen. 9. Die Lebewesen loben, ehren und danken dem, der auf dem Thron sitzt. Er lebt für immer. 10. Dann fallen die 24 Ältesten vor dem nieder, der auf dem Thron sitzt. Sie beten den an, der für immer lebt. Sie legen ihre Kronen vor dem Thron ab und sagen, 11. Herr, unser Gott, du bist würdig, Lob, Ehre und Macht zu bekommen. Denn du hast alles gemacht. Du hast alles gewollt und darum ist alles entstanden.